Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Die Kultur vom Tage. Mit zwei neuen Filmen, die morgen ins Kino kommen. Der erste Film stammt vom deutschen Oscar-Gewinner Florian Henkel von Donnersmarck. Werk ohne Autor heißt er. Ist angelehnt an die Lebensgeschichte vom Ausnahmekünstler Gerhard Richter. Und es ist ein, ja, epischer Film, erzählt über drei Epochen deutscher Geschichte. Warum gerade dieser Stoff? Dazu hat Florian Henkel von Donnersmarck bei uns im Deutschlandfunk Kultur dieses gesagt, beziehungsweise erzählt, wie er sich selbst befragt. Was würde ich denn einfach brennend gerne auf der Leinwand sehen? Was interessiert mich? Und ja, vielleicht gibt es ja gar nicht so viele Sachen, aber mich interessiert großes Drama, spannungsgeladen ist, mich interessieren wunderschöne Frauen und mich interessiert große Kunst, so, ja, und dann sucht man halt nach einer Geschichte, wo man das alles verweben kann und sich mit den großen Lebensthemen beschäftigen. Ja, wenn man Florian Henkel von Donnersmarck so reden hört, dann spürt man, hier will jemand großes, bewegendes Kino machen. Anke Lewicke, das Publikum auf den Filmfestspielen in Venedig hat den Film eher positiv aufgenommen, die Presse eher negativ. Wer hat denn eigentlich recht? Na, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich meine, klar, Florian Henkel von Donnersmarck weiß, wie man Kino macht. Das hat er ja schon mit Das Leben der Anderen bewiesen. Da hat er ja auch damals gesagt, dass er jetzt gar nicht die Stasi-Geschichte gut reflektieren wollte, sondern dass ihm der Hintergrund eigentlich, der historische, gut gepasst hat, um einen Genrefilm nach US-amerikanischer Art zu machen. Und natürlich ist es auch hier so, dass er bei diesem großen Epos den Zuschauer durchaus mit an die Hand nimmt, sehr eingängig erzählt, da will ich gar nicht widersprechen. Und das ist aber durchaus hier ein Werk mit Autor. Also dieser Regisseur will uns auch manipulieren und will uns auch eine gewisse Perspektive, so ein bisschen, was wir zu fühlen und zu denken haben, auferlegen. Und das geht eben, finde ich, einfach nicht, weil es geht um einen großen Künstler und Kunst muss ja eigentlich sich öffnen für viele Interpretationen. Hier wird es aber eben reduziert und das hat damit zu tun, dass es hier diesen allwissenden Regisseur gibt, der weiß eben, was der Künstler, der im Film Kurt heißt, nicht weiß, dass sein späterer Schwiegervater beteiligt war an den Euthanasieprogrammen, denen auch eben seine geliebte Tante Marianne zum Opfer gefallen ist. Später sehen wir dann diesen Künstler aus der DDR geflüchtet ist, an der Kunstakademie in Düsseldorf arbeitet, wie er auf einmal seinen Schwiegervater abmalt und dabei in die Unschärfe verfälscht. Das ist ja ein Verfahren, was er immer wieder angewendet hat, auch mit anderen NS-Tätern, die in den Euthanasieprogrammen einfach beteiligt waren. Und der Film liegt einem jetzt eigentlich nun nahe, dass unbewusst dieser Künstler im Film damit ein Trauma aufarbeitet, was ja auch ein deutsches Trauma ist. Und Florian Henkel von Donnersmarck sagt ja auch in Interviews immer, mit Kunst könnte man heilen. Aber man kann dieses Kapitel deutscher Geschichte nicht heilen. Und man kann den Künstler auch vielleicht nicht so unbeteiligt machen. Das ist dann immer, wenn dieser Künstler Kurt malt, dann gibt es so einen Raun und wir wissen auf einmal, wir verstehen was, was er nicht versteht. Also warum weiß ich mehr als der Künstler? Und kann man wirklich so deutsche Geschichte dann verarbeiten? Das war ja auch der Kritikpunkt in Venedig. Es ging um die Geschichtsschreibung und wie der Regisseur sie betreibt. Allerdings frage ich mich an diesen Stellen auch immer wieder, ist es wirklich zielführend? Ich meine, diese Diskussion, was kann Fiktion, was kann Film leisten, was muss er leisten, die kennen wir ja. Ja, ich finde natürlich, dass ein Regisseur hat, das Recht hat zu interpretieren, aber ich finde, eine Kunst hat auch ein Eigenleben und ich finde, man darf einen Künstler auch im Film nicht für das eigene relativistische Geschichtsbild missbrauchen, jetzt egal, ob das ein fiktiver Künstler ist oder ein realer Künstler. Und das ist aber genau das, was Florian Henkel von Donnersmarck macht. Und es wurde ja schon viel darüber geschrieben, man kann eigentlich nicht in die Gaskammer gehen, weil das ist unvorstellbar, was da passiert ist. Das macht aber Florian Henkel von Donnersmarck und das auch noch mit Händel-Musik. Nun wird Werk ohne Autor von deutscher Seite ins Oscar-Rennen geschickt. Ihrer Ansicht nach also eine nicht so gute Entscheidung. Ja, ich meine, es gibt ja auch Transit von Christian Petzold, wo sozusagen die Geflüchteten von damals auf die Geflüchteten von heute treffen. Und das ist ein Film, da öffnet sich wirklich wirklich für einen Diskurs. Und das tut für mich Florian Henkel von Donnersmarck nicht. Und ich finde das so eine einfache Entscheidung. Er hat einmal den Oscar gewonnen, dann probiert man es eben nochmal. Also die finde ich politisch nicht durchdacht, die Entscheidung. Der zweite Film, über den wir sprechen, der geht ja auch ins Rennen um die Oscars. Der kommt aus Österreich und der heißt Waldheims Walzer. Es geht darin um den ehemaligen österreichischen Bundespräsidenten Kurt Waldheim, der auch NS-Offizier war und deshalb hoch umstritten. Hier ein Filmausschnitt. Ich erinnere mich an seine Hände, sein Lächeln und an die Perlen der zukünftigen First Lady. Auch das französische Fernsehen interessierte sich für seine Hände. Er schien sein Volk umgreifen, umschlingen zu wollen. Ja, wer spricht denn hier über die Hände des Kurt Waldheim? Ja, das ist die Regisseurin Ruth Beckermann und sie legt von Anfang an eigentlich ihre Haltung zu Waldheim offen, aber sie macht das so interessant und offen, dass sich in diesem Film hier wirklich ein Diskursraum eröffnet. Es ist nur Archivmaterial, sehr sorgfältig ausgewählt. Man kriegt zum Beispiel Ausschnitte vom jüdischen Weltkongress, man kriegt Ausschnitte von seinen Wahlkämpfen. Sie war auch in einer Anti-Waldheim-Kampagne verwickelt, hat selbst mit der Kamera gedreht. Diese Ausschnitte sind auch zu sehen. Und das ist dann alles so sehr interessant, weil man einfach mitbekommt, wie die Österreicher ihren Antisemitismus nie aufgearbeitet haben, wie es unheimlich viele Österreicher gibt, die immer noch denken, dass sie eigentlich die ersten Opfer der Nazis waren und wie genau dieses verfälschende Geschichtsbild sich Waldheim auch immer genommen hat. Und der Film öffnet sich dann aber auch nochmal, weil man bekommt unheimlich gut mit, wie populistische Propaganda sich sozusagen über die Geschichte legt und dadurch eigentlich die Geschichte gar nicht mehr richtig zu fassen ist und wie man gar nicht mehr mit anderen Positionen durchkommt. Und das ist ja alles unglaublich aktuell. Ich meine, das sind ja Diskussionen, Mechanismen, die wir heute auch noch tagtäglich erleben. Also ein sehenswerter Film oder zumindest sehenswerter als Werk ohne Autor in Ihrer Sicht? Es ist auf alle Fälle ein sehenswerter Film, weil man dann auch noch mal besser versteht, wo Österreich heute steht und was aber überhaupt heute noch alles zu tun ist, um gegen diese Mechanismen anzukämpfen. Die Filme der Woche in dieser Woche mit zwei Oscar-Kandidaten, die morgen in den deutschen Kinos starten. Waldheims Walzer und Werk ohne Autor. Besprochen hat sie Anke Lewicke. Vielen Dank.